zum Dark Phantom Puls. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Fesra, wir begrüßen jetzt gerade unsere Zuhörer. Hallo, ich bin's, Alexander. Und ich bin Fesra, hallo. Guten Morgen. Wie geht's dir? Nicht so gut. Ich arbeite ein bisschen zu viel in letzter Zeit. Aber ist egal, ich freue mich, dass ich jetzt hier wieder Abschaltimpuls mache. Ey, weißt du was, wir wissen jetzt endlich Bescheid, was mit Mentos los ist. Ja, und mit der Lisa wieder total. Ach, wir haben ja gleich wieder eine eingeschenkt bekommen, von wegen, ja. Nee, Mentos, ganz ehrlich. Fesra ist ja noch schlimmer, der hört ja noch nicht mal die Sachen von den eigenen Kollegen. Nee, Mentos, ich höre irgendwie oder lese auch nur, sag ich mal, immer so dieselben Sachen, ne? Ja, vor allem. Ganz aufmerksam das interne Forum. Ja, Fesra, was hast du nicht gehört? Du hast das letzte Spotlight hast du nicht gesehen. Darauf spielte ich an. Deswegen kanntest du diese Kettengeschichte nicht. Ach so, ja gut. Ich nehme generell nur das wahr, was mich auch persönlich interessiert. Und so gilt in der Woche Deutschland. Jetzt hast du einen in die Fresse gekriegt, Debussy. Das war nicht nett. Er hört den Abschaltimpuls ja nicht, von daher kann ich das ja sagen, ist egal. Nein. Wieso, woher weißt du denn das? Das ist eine intuitive Eingebung. Nein. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich habe mir das übrigens nochmal angeschaut. Ich hatte nur, wie das rauskam, hatte ich keine Zeit, mir das anzuschauen. Deswegen hatte ich das nicht gemacht. Ist klar, Jungs, Leute. Ja, ja, genau. Elle guckt gerade so, ja, nee, ist klar, ja, genau. Erzähl du nur, alles gut, du red dich raus. Ja, nein. Erzählt auch. Leute, ihr müsst echt nicht alles glauben, was Fesra erzählt, echt nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, wie lange der Akku hier hält. Ich renne jetzt nicht nochmal, mir ist jetzt schon wieder irgendwie das Kabel runtergefallen. Das ist ja bei Apple eigentlich eine schöne Sache mit diesem Magneten, ne? Ja. Das Kabel wird ja mit so Magneten befestigt, das ist eigentlich total super. Das ist allerdings nicht super, wenn man so wie ich hier gerade auf dem Sofa schön sitzt und das Kabel über die Rückenlehne kommt und man sich dann irgendwie anders hinsetzt und dann löst sich der Magnet und dann war's das. Ja, oh, richtig. Aber man hat ja noch einen Akku, alles gut, Leute. Deswegen hast du ein MacBook. Alles gut. Deswegen habe ich ein MacBook, ja, richtig. Damit ich einen Akku habe. Damit du einen Akku hast. Ja, genau, alles gut. Oh, Leute, demnächst kommt unser neuer Rechner. Also das sind ja Teile von dem Rechner sind schon da. Mein Mann ist schon ganz aufgeregt. Und ich habe zu ihm gesagt, vergiss es, vor Weihnachten wird hier gar nichts zusammengebaut. Oh, da hättet ihr mal das Gesicht sehen müssen. Ich kann mir es lebhaft vorstellen. Wie so ein Kind, das von seinem Spielzeug weggenommen hat. Und dann sagt er zu mir, oh nee, wir sind doch jetzt alt genug, wir glauben doch gar nicht mehr an den Weihnachtsmann. Ja. Was? Wie? Du, nee. Wieso glauben? Der Weihnachtsmann bringt doch das Zeug vorbei. Aber sag mal meinem Konto. Du möchtest doch jetzt bitte mich nicht desillusionieren. Nee, der Weihnachtsmann, der bringt das schon. Bezahlen tue ich das aber. Du bezahlst meine Weihnachtsgeschenke? Nee, cool. Die von meinem Mann. Das hast du so nicht gesagt. Darf ich jetzt nochmal was zur Gilde der Woche Deutschland erzählen? Warum ich mir das nicht anhöre? Ja, ich hab's nicht gehört. Weil ich, was, du hast es gehört? Nö. Echt? Nö. Ja, also. Sonst hätte ich das ja mit Lisa gewusst. Ach so, stimmt auch wieder. Also Lisa, Leute, Lisa ist eine ganz normale Gildenschwester, die an dem Abend nichts Besseres vorhatte und deswegen mit uns gezockt hat. Können wir das so glauben? Ja gut, glauben wir das mal so. Welche Ordnungszahl hat der Abschaltimpuls jetzt? 21, ne? Mhm. Aha. Ja, dann können wir es glauben. Wäre es 23, würden wir es nicht glauben. Ja. Nein, also ja. Ich bin kein PvP-Spieler, deswegen höre ich mir die Gilde der Woche nicht an. Ja, ich ja auch nicht. Also PvP-Spieler jetzt. Ja. Aber das, vielleicht kommt man das gar nicht so. Als, ja, eigentlich sollte man ja als Starfler ganz brav überall in allen Foren schon mal gewesen sein oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, also ich war schon mal in allen Foren, ja, aber bestimmte Foren, da bin ich nicht. Lese ich nicht. Ja. Also ich finde, das reicht für einen guten Mitarbeiter so ungefähr, wenn er halt seinen Job macht. Ich bin ja Redakteurin, ich muss ja nicht in irgendwelche Foren, das ist das Schöne. Und aber brav natürlich im internen Forum immer, damit ich Bescheid weiß, was geht. Also intern. Wer wann Geburtstag hat und so. Und geile Fotos von Bussi sehen mit irgendwelchen Badges, Leute. Ja. Das Bild verfolgt mich. Oh Mann. Das war so geil. Trollchen tut mir echt so ein bisschen leid. Hat mir ein bisschen leid getan, ne? Muss ich ehrlich sagen. Zum Bussi zusammen schon. Zu wohnen oder so? Ja, schon. Ja. Aber was willst du machen? Übrigens, ich bin jetzt noch größerer Fan unseres Podcasts geworden, weil ich mir jetzt so die alten Folgen, ich habe mir das alles auf mein Telefon draufgezogen und höre das jetzt gerne. Ah, Leute, endlich. Oh, guck mal, wie unschuldig. Und höre das immer. Entschuldigung, nein, ich muss ja jetzt. Aus. Bisschen, Leute, stopp. Halt, aus. Ihr Lieben. Fesra hat endlich ein iPhone. Das Gejammere hat ein Ende. Ende. Ja. Immer der Hundeblick, weit wund, ja. Wenn der Q und ich unser iPhone rausgeholt haben, ey, weit wund. Und dann immer so, nö, macht mir gar nichts aus, dass ich kein iPhone habe. Ja, endlich ist Ruhe. Und jetzt wird natürlich alles gegeben. Ja, du hast also alle... Das Lustige ist, dass Ellie das ja das letzte Mal schon vergessen hatte, weil sie es ja eigentlich das letzte Mal schon auskosten wollte, um zu sagen, dass Fesra endlich das iPhone hat. Ja. Und ich wollte da gar nicht drauf kommen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das jetzt ganz Könnt ihr mal sehen, wie wichtig das für mich ist. Dass ich, genau, dass Fesra endlich glücklich ist. Nein, ich finde das ganz toll, dass ich jetzt, weil ich ja jetzt immer hin und her mit der Bahn fahre und habe ich so lange Zeit, weil ich fahre ja eine Stunde und da höre ich mir immer jetzt die ganzen Folgen an. Und das ist total cool. Macht total Spaß. Ja. So da Podcasts zu hören. Weil wir aber nur so ein begrenztes Repertoire haben, muss ich dann halt ausweichen. Muss ich andere hören. Habe ich noch den Tower Talk, den habe ich auch noch, aber. Ja. Das Geile ist, ich komme mir dann so ein bisschen immer so seltsam vor, wenn ich Wer macht den eigentlich? Den Tower Talk? Den macht Alelisande. Und? Oh Gott, vergiss es. Ironie. Ja. Fesra Sonnenwind. Genau. Genau. Unsere lieben Kollegen. Nein, egal. Unsere lieben Kollegen. Aber es ist total weird, wenn du im Zug sitzt und dir selber zuhörst. Und ich höre das relativ laut. Und der eine oder andere guckt dann immer so rüber und guckt mich so an. Und ich denke dann immer so, wenn die jetzt wüssten, dass ich mir selber zuhöre, würden die mich schon so ein bisschen seltsam angucken. Aber das Geile ist, ich rede ja nicht in der Bahn, deswegen wissen die nicht, dass sie mich hören. Also, dass ich mir selber zuhöre. Aber ich finde das cool. Macht Spaß. Ja. Vor allem, weil dir dann so das Ganze, was du so alles schon mal erzählt hast, dir nochmal anhören kannst. Ich mach das ja auch mal. Ich bin ja immer diejenige, die Qualitätssicherung macht im Auto. Genau. Ob der Abschaltimpuls zu laut ist oder nicht, ist das Thema, wenn er bei Tempo 100 in meinem Auto noch gut zu hören ist. Ja, das ist das Qualitätssicherungskriterium, was ich eingeführt habe. Und das ist halt oftmals nicht so. Und dann gibt es Azure und dann sage ich, nee, Fesra ist zu leise, mal wieder. Dann muss ich mir nochmal wieder alles anhören. Ja, ich hab sie zum Teil echt schon so oft gehört, dass ich sie auswendig mitsprechen kann. Das, was du selber gesagt hast. Egal. Nein, ich mach das jetzt in der Bahn. Ja. Wenn du dann mal so an dem großen Hauptbahnhof dann stehst, ne? Wo ich dann hin muss, da ist ein bisschen laut. Ja, dann weißt du, wie es dem armen Fellow gegangen ist. Da hat er uns nicht mehr gehört. Ja. Flugzeug war das, ne? Das habe ich. Nein, er hat. Nein, das ist ja vollkommen richtig. Und deswegen. Einfach schlecht. Ist es okay. Ja. Deswegen auch nochmal danke, Ellie, dass du mir die tolle Qualitätssicherung machst. Ja, genau. Nein, das war ja, eben passt ja. Vollkommen ernst gemeint. Es passt nicht, es passt nicht, es ist zu lang. Also ich fahre nicht so lang. Ne? Ich muss immer hin- und rückfähig. Vorher kann ich nichts sagen. Naja gut, aber in der Regel ist es ja so, wenn es am Anfang schon zu leise ist, dann am Ende wird es eher nicht lauter. Naja, dann wird es am Ende nicht besser, nee. Da geht es ja nur noch um inhaltliche Sachen. Obwohl, das könnte ich mal machen, nur um dich zu ärgern. Ich fange ganz laut an und werde dann immer leiser. Hm? Kann ich ja machen. Oh nö. Oh nö, okay, dann nö. Nicht. Nein, Quatsch, sowas mache ich nicht. Nö, wir versuchen ja auch immer, den ja, das ist auch richtig so. Den Hörern den bestmöglichen Hörgenuss zu bieten. Mhm. Ja. Ja. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen machen wir ja was für den Tower Talk. Leute, das wird super. Hoffentlich. Ja. Ja, was heißt hoffentlich? Ja. Also ich bin da. Der kommt am 30. raus? Nein, kommt er nicht. Der kommt am 27. Ne? Wann kommt der raus? 27.11. Ah, 27. Okay. Ja, also ist schon super, glaube ich. Also gestern. So, aber darum... Bitte? Gestern. Weil der kommt am... Der kommt, also den wir jetzt aufnehmen, kommt am 28. Ja. Also kam der Tower Talk gestern. Wir haben immer noch dasselbe Problem, dass du tierisch abgehackt zwischenzeitlich rüberkommst. Warum, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Seltsam. Mhm. Will deine Internetverbindung nicht? Ja, meine Internetverbindung. Kennst du meine Internetverbindung? Ich wurde letztens vorgestellt als der Typ mit der schlechtesten Internetverbindung Deutschlands. Wer, du? Ja, ich. Fand ich okay. So. Ich könnte auch mit, ich müsste mal, ich müsste mal Tethering ausprobieren. Ich habe jetzt ein iPhone. Könnte ich mal Tethering ausprobieren, weil da ist der Upload ist schneller. Als mit meiner Internetleitung, die ich zu Hause habe. Kann ich schneller über T-Mobile surfen, als zu Hause. Also zu Hause kriegst du mit T-Mobile kriegst du ja gar nichts. Oder T-Online. T-Offline ist es bei uns, ja. Nee. Mhm. Aber ja, nochmal. Also der Abschaltimpuls, den wir jetzt gerade aufnehmen, der wird am 28. wird er veröffentlicht. Also gestern. Dann entsprechend kam der Tower Talk. Deswegen können wir eigentlich jetzt drüber reden. Achso, okay. Ja, dann ist schon gut. Dann habt ihr das ja schon gehört, ihr Lieben. Genau. Dann brauchen wir jetzt nichts mehr drüber sagen, weil ihr habt es ja schon gehört. Habe ich eben gerade beim Kalender checken festgestellt. So, wollen wir mal zum Thema kommen? Die haben sich schon ein bisschen beschwert, dass wir mal so lange brauchen, um zum Thema zu kommen. Ach, wir haben eine Viertelstunde? Das machen die Fans. Ja, aber das machen die anderen doch auch. Das ist so der Stand-Up-Teil sozusagen in unserem Programm. Ja? Guckt sie mich an. Ja, das ist immer so dieses, das macht auch Jay Leno. Meine Mutter hat immer gesagt, was die anderen machen, ist scheißegal, interessiert nicht. Okay. Ah, ja, gut, ja, wir haben ja ein eigenes Format, deswegen können wir eh machen, was wir wollen. Also von daher, ist egal. Deswegen, aber der will schon machen, was Jay Leno macht, ne? Ja. Aber komm, jetzt haben wir eine Viertelstunde wieder geredet. Nee, komm aufs Thema. Ist eklig. Ist okay. Wollen wir jetzt eigentlich länger machen? Ja. Nö. Okay. Ich habe heute keine Zeit. Weißt du ja. Ich meinte eigentlich nichts mit länger. Nichts mit länger, nee. Okay. Thema. Wir hatten das Thema. Nö. Was hatten wir uns ausgesucht? Sag mal, ich weiß es schon nicht mehr. Krätzige Mission. Ach, genau, krätzige Mission. Mission, die wir furchtbar fanden. Ja, die wir furchtbar fanden. Danke, Fellow, sind wir auf die Idee gekommen. Fellow, wir waren dein Thema. Genau, Wunschthema. Wir haben uns ja gedacht, über alle Missionen wollen wir heute nicht reden. Das ist ein bisschen viel. Wunschthema, genau. Machen wir heute mal Wunschthema. Wir reden aber nur über die Mission, die wir ganz, ganz schrecklich fanden. Das da erste Mal sozusagen. Ein paar. Irgendwann später fand man die nicht. Da gibt es ein paar, ja. Und wir fangen wie immer mit Prophecies an, damals als es noch Guild Wars hieß. Genau. Und da fängt das gleich an mit einer Mission, die heißt der große Nordwall. Und am Ende ihr Lieben, rennt eine Horde Schar hinter euch her. Die fandst du wirklich krass? Ich hatte so ein Schiss. Ich hatte Schiss. Ja gut, Schiss hatte ich auch. Das ist nicht schaffen. Das ist halt, wenn du dann ich wusste ja nicht noch, was da kommt. Ich hatte nicht im geringsten eine Ahnung, was noch an Missionen so kommt. Und ich fand das ganz, ganz stressig. Ich war sehr extrem gestresst. Ich meine, Rurik stresst ja auch. Der stresst sogar sehr, ja. Ja. Der begründete meine Aversion gegenüber damit, ja, weil er so stresst. Ja, gut. Ja. Er ist halt tatkräftig. Nein, der ist hyperaktiv und das ist ein Unterschied. Nein, hyperaktiv. Was? Doch, natürlich. Ja, okay. Quatsch. Wir kommen da noch zu. Jedenfalls, als die Schar hinter einem herrannten, das war. Oh. Meine Güte, da schweißnasse Finger. Mir ist schon die Maus fast aus der Hand gefallen. Die W-Taste irgendwie eingedrückt in meine Tastatur, irgendwie schon kaputt. Und es ging nicht schneller. Und die Schar hatten bestimmt so eine Essenz der Geschwindigkeit sich reingeschwiffen. Die kannte man ja damals noch nicht, aber ich bin mir sicher, die hatten die schon. Und dann hattest du irgendwie so einen Level 20-Krieger dabei, der Charge dabei hatte. Nee, hattest du nicht. Die gab es gar nicht damals. Da gab es keine Level 20 Charaktere. Ja, ganz am Anfang waren die noch nicht so hoch. Ja. Ja, davon rede ich doch. Nachher fand ich das nicht mehr so schlimm. Okay. Ja, aber selbst beim ersten Mal, also ich hatte Panik. Also wenn dann diese Viecher auf dich zukommen, du denkst ja erstmal so, okay, jetzt stehe ich hier, was muss ich jetzt machen? Und der natürliche Reflex des Online-Spielers ist ja, oder des Rollenspielers ist ja dann, okay, kämpfen. Und dann siehst du diese Masse an roten Punkten auf dich zukommen und denkst dir, okay, nicht kämpfen und rennst. Und du hast dann halt die direkte Panik, aber ich fand das jetzt, also ich fand die nicht krätzig. Was ich an der Mission krätzig fand, war dieses Einsammeln dieser dummen Rüstungsteile. Aber auch nur das erste Mal, weil ich dann nicht wusste, wo die waren. Und ich dachte nur so, Panik, wo muss ich eigentlich hin? Und wo steht der Typ überhaupt? Das stimmt. Also das fand ich krätzig, aber so die Chars, am krätzigsten in der, also das allerkrätzigste in dieser Mission, war das in der Mission? Nee, das war woanders. Mit diesen zwei Märtyrern waren es, glaube ich, die vor diesem Wachtor, das ist, glaube ich, die Mission danach, die sich gegenseitig heilen. Wo der Detlef, heißt er, gefangen ist und du ihn suchen musst. Ruinen von so mir? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da stehen zwei Märtyrer vor dem Tor und das sind Heiler und die heilen sich gegenseitig. Und wir haben irgendwie 2 Stunden gebraucht, um die Viecher down zu kriegen. Na, das fand ich sehr krätzig. Aber das war nicht der große Notfall. Fällt mir da nicht so spontan ein. Okay, das erinnere ich überhaupt nicht mehr. Also war es irgendwie nicht dramatisch. Das ist ja total witzig, ne? Dass ich ja auch einfach Missionen vergesse. Habe ich schon zigmal gemacht, aber frag mich nicht, wie die jetzt so ad hoc funktionieren würden. Wenn ich dann wieder in der Mission bin, dann erinnere ich mich wieder rudimentär. Das heißt aber nicht, dass ich mich trotzdem nicht verlaufen würde. Ja. Meine allerschlimmste Mission in Prophecies, als es noch Guild Wars hieß, war Donnerkopf. Donnerkopf habe ich damals als Necro gemacht. Also mein Necro ist ja vor meiner Mesmerin entstanden. Der ist ja nach dieser Ele Level 2 gleich gelöscht entstanden. Und 12-mal habe ich das an dem Abend hintereinander versucht und 12-mal gescheitert. Und dann war ich so gefrustet, dass ich meine Mesmerin erstellt habe. Da habe ich mal aufgehört mit Nekrospielen. Ganz lange. Der ist da stehen geblieben bei Donnerkopf, nicht mehr weitergemacht. Das ist vielleicht eine Scheißmission und das hat mich so nachhaltig geprägt, dieses grauenhafte Erlebnis 12-mal hintereinander Epic Fail, dass ich wirklich selbst heute, wo Donnerkopf eine Lachnummer ist, wirklich Leute, wenn heute jemand sagte, ich brauche hier nochmal für meinen Wächter Donnerkopf im Hard Mode, dann sage ich immer, oh, ja, du, jede Mission, aber Donnerkopf eigentlich nicht so gerne. Kein Dönerkopf, ja. Finde ich schrecklich. Ich habe nur schreckliche Erinnerungen an diese Mission. Und das finde ich ganz faszinierend. Also in der Gilde, wo ich vorher war, war das fast jeder. Es gab nur einen einzigen, das war der Leader. Der hat diese Mission gerne gemacht. Aber ansonsten keiner. Wenn du gesagt hast, oh, ich brauche mal einen Donnerkopf, mein Charakter steht da, alle so, oh nee, heute nicht. Mhm. Und das, jeden Tag dann halt, ne? Oh nee, heute nicht. Ja, morgen vielleicht? Ja, morgen vielleicht. Am nächsten Tag ging es dann hin. Ja. Hier, Dönerkopf? Ah, nee, heute nicht. Also es war ganz, ganz übel. Und du hattest dann halt, ich hab's ja schon mal gesagt, das Krätzigste war ja dann im Endeffekt so der Weg zur Feste selbst. Weil der so ewig lang war. In der Feste selber hast du ja dann die Fackel genommen, hast den Krieger dahingestellt, hast ihn geprottet und das war alles gegessen. Aber der Weg dahin, der war einfach nur, nee. Nix gut. Ja, aber das war, ich weiß auch nicht, ich fand das damals alles extrem stressig, total viele Gegner und unglaublich und ja. Mhm. Das war so, das war echt so, das waren eigentlich so meine, also in Prophecies wirklich einschneidend schlimmste Mission, dann nachher noch in der Wüste, welche Mission ist denn das, wo der Timer anfängt? Ist das die Dünen? Nee. Ist das, wo du den Kristall zusammenbauen musst, oder? Elona-Spitze. Leute, wenn ich einen Timer sehe, in irgendeiner Mission, ich meine jetzt ja schon nicht mehr, man ist ja jetzt dank Factions auch da abgebrüht, da bin ich schon gestresst, nur weil dieser Timer da auftaucht. Da ist noch gar nichts los und ich schon, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Schnell und so. Und heute, oh, schnarch. Ja, vor allem, du hast so das ewig ist ja auch so viel ne? Zeit. Ist, du hast ja irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, wie der Timer geht. Damals nicht. Ja, damals war totaler Stress. Ja. Aber damals nicht. Nein, aber selbst damals hättest damals du viel Zeit gehabt. Damals war das ganz knapp bemessen. Ich meine, heute kaust du die ganze Zeit auf den Fingernägeln rum, ist mir schon klar. Also wir brauchen im Schnitt für diese, ich glaube, es ist Elona-Spitze, brauchen wir irgendwie 10 Minuten. Und dann brauchen wir lang. Also das ist so der Regelwert, 10 Minuten, dann ist das Ding rum. Welche Mission ich noch ganz schrecklich fand, war Rift der Stille. Rift der Stille fand ich äußerst krätzig. Fand ich jetzt überhaupt nicht. Fanden ganz viele, finde ich okay. Ja, also die Mission selber. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber so, ja, ich weiß, Bonus nicht. Rift der Stille ist auch heute noch so, das ist auch für viele ein Trauma, wo die sagen, nö, muss ich jetzt nicht mitmachen. Genau. Hm? Und der Blutsteinsumpf. Oder generell, also die drei Missionen, Aurora Lichtung, Wildnis und Blutsteinsumpf. Diese drei Missionen. Die mache ich. Gut, das liegt am Gebiet, glaube ich. Ja, gut, weil das Gebiet mich so ankrätzt, aber die Mission auch. Und Aurora-Lichtung mit diesen, wo du diese Kristalle dann, wo du diese Capture the Flag im Prinzip, wo das ist, geht mir voll auf den Senkel. Kann ich überhaupt nicht haben. So dieses jetzt müssen wir dahin rennen und dann müssen wir dahin rennen und dann müssen wir dann wieder zurückrennen und überhaupt sowieso. Und das, nee. Also das hat mich schon, also die Mission, das war die erste, die ich mit jedem Charakter mit zwei Schwertern hatte. Weil ich einfach gesagt habe, okay, und jetzt machen wir die mit jedem einfach durch, bup, dann habe ich sie hinter mir. Dann ist sie weg. Dann muss ich sie nie wieder machen. Und dann kam der Wächter. Nicht nur so, verdammt. Ja. Also, die war auch ganz, ganz übel. Ja. Welche ich gemein fand, waren die Eishöhlen. Ja. Aber das... Bitte? Die Eishöhlen, die fand ich gemein. Ja. Also, wo du den Bonus ja nur machen konntest, wenn du mindestens einen mal dabei hattest, der imprägniert war. Weil du ja dann gegen die Mursat kämpfen musstest und dann musstest du nicht ja imprägnieren, weil sie sonst ihren komischen, wie heißt der? Spektralqual, weil sie da gecastet haben, da ist dann alles. Das war diese Mission, wo du dann hinten runter musstest zu dem Zwerg. Wo du die Mursat an dir vorbeilassen musstest dann hinter zu dem Zwerg. Ich weiß, ja. Und das war auch gemein, wenn du das nämlich nicht wusstest und du bist halt einfach mal vorgerannt und dachtest nur so, oh, verdammt. Ja, und dann kamen die Viecher nämlich schon angewackelt und du warst dann vor denen. Und das war übel. Wenn du vor denen warst, war es übel. Wenn du es gewusst hattest, dann bist du einfach stehen geblieben, hast sie vorbeiziehen lassen, hattest dann alle Zeit der Welt. Vor allem, weil sie ja dann auch noch alle Gegner für dich platt gemacht haben. Das war eigentlich ganz cool. Aber ja, so das erste Mal, also das erste Mal, da war ich nicht mit jemandem unterwegs. Aber das ist das mit ganz vielen Missionen so. Ja, klar. Ja, also da war ich, aber an und für sich ist die easy. Das ist ja mit vielen Missionen so. Wenn du zum Anfang die Kniffe nicht weißt, dann ist das echt ätzend. Ja. Das ist bei der ja auch so. Die ist ja im Prinzip totlangweilig. Du sitzt dann, gehst Kaffee kochen. Genau, und wartest, bis sie da mal vorbeigezogen sind und alles platt gemacht haben. Ja. Genau. Ja, alles gut. Ja. Aber das war alles nix. Also Donnerkopf war für mich richtig schlimm. Und genau. Aber alle Missionen in Tyria waren nichts gegen Visuna Platz. Visuna Platz, das war... Das werde ich nicht vergessen. Das hat mich nachhaltig geprägt. Ja, weil gerade... Vor allen Dingen, wie gesagt, ich hab das schon mal gesagt, als Mesmer bist du wirklich verzweifelt, genau. Weil du echt keine Flächenschaden machst. Und das macht dich absolut fertig. Also es lag da natürlich auch an der Klasse, weil die als Ele finde ich das nicht so, hatte ich ja schon mal gesagt, auch nicht als Minion Master. Aber als Mesmer zum Anfang, ich war richtig verzweifelt bei Visuna Platz. Und ich weiß, wie viele Spieler total gefrustet waren, als Factions rausgekommen ist, weil sie Visuna Platz irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und dann gleich die erste Mission und gleich so richtig eine in die Fresse. Ja, vor allem, weil es ist ja immer so, dass wenn ein neues Kapitel rauskam, haben sie ja erstmal, oder die meisten haben dann so die Klassen gespielt, die neuen Klassen gespielt. Ja. Ich war immer der ich gesagt habe, okay, entweder ich will neuen Content spielen oder ich will eine neue Klasse spielen, aber es funktioniert nicht, dass ich beides auf einmal mache, weil auf irgendwas muss ich mich konzentrieren können. Also habe ich immer mit meiner Mönchin habe ich dann immer direkt den neuen Content gespielt. Und das war halt unglaublich schwierig, weil du standest im Visuna-Platz und hattest zur Auswahl im Prinzip Ritus und Assas und sonst nix. Und dann war das sehr, sehr, nicht nur sehr, sehr krätzig, sondern es war auch einfach... Na, das stimmt ja nicht. ...nahezu unmöglich. Wieso nicht? Damals, da waren noch fast keine Ritus und Assas da. Also ich bin ja gleich rübergegangen mit meiner Mesmerin. Ich musste ja unbedingt ganz, ganz schnell durchspielen, hatte ich ja schon mal gesagt, weil ich ja die Elite-Kante haben musste, ganz dringend. Und am Anfang waren nur die Standardklassen dran, die Core-Classes. Die waren da. Und wenn selbst wirklich sehr gute Krieger am Verzweifeln waren an dieser Mission, so war das. Ich erinnere das noch, der erste Abend oder was. Ich habe dann ja die erste Nacht irgendwie durchgespielt bis, ich weiß nicht, morgens irgendwann ganz früh. Mit meiner Puck, die ja im Übrigen sehr gut war. Ich hatte diese Puck ja schon mal gelobt. Und das war horrormäßig. Also ich, als wir dann irgendwann wie so einen Platz dann hatten und dann, also da war das auch so anders jetzt als bei Donnerkopf, da habe ich mich dann auch total drin verbissen, ne? Dann wurde das so oft gemacht, bis man irgendwann endlich durchkam. Mhm. Wie auch immer. Ja, also ich habe so einen Platz. Kommt ja noch einiges Ätzendes danach. Ich fand die sowieso generell Factions-Missionen gegenüber den anderen Missionen, sei es Elona oder sei es Prophecies, fand ich generell alle krätzig, weil die gingen ja alle auf Zeit. Das war ja alles das mit diesem Zeitschema, wo du dann eben den Bonus bekommen hast. Mit den Timern. Oder halt auch nicht. Und das ist ja eigentlich keiner gesagt hat. Ja. So und so lang brauchst du oder so und so lang darfst du brauchen. Das ist einfach nur gesagt bekommen, so und so lange hast du gebraucht und du kriegst dafür jetzt die Belohnung. Und das fand ich so krätzig und das fand ich bei allen Missionen so krätzig. Ja gut. Aber besonders krätzig war dann halt nicht nur der Visionarplatz. Ja, also ich fand es nicht so... Sondern auch weiter hinten. So ein Jiang-Bezirk. Wie oft bin ich in dieser Mission schon gefailed? Das war die mit Shiro in Kugel und so. Ja, ich weiß. Also die, da bin ich die schon. Fand ich so eigentlich ganz cool. Damals dachten wir schon, oh geil, ist das schon, da waren wir total verwirrt. Das war noch in derselben Nacht, sind wir bis dahin gekommen und dachten schon, oh geil, das wäre jetzt schon die letzte Mission. Ich wähnte mich schon an meiner Rüstung. leider weit gefehlt, Leute. Ja, genau. Das war halt total krätzig. Also ich hab schon gedacht, Moment, das kann nicht sein. Also jetzt das bisschen, da ist noch so viel Platz auf der Karte, das kann nicht sein. Und aber bis wir überhaupt erstmal bei Shiro waren, das hat ja schon so ewig gedauert. Ja, mit diesem, wo du dann hinten rum musstest und diese ganzen Viecher da tothauen musstest. Und in diesem einen Raum, also bin ich schon so oft gefailt, das ist nicht mehr toll. Weißt du, wo es dann so runtergeht? Zeige ich dir irgendwann mal. Wir machen die Mission irgendwann mal, dann zeige ich dir das. Und das war die am besten... Ich weiß, wo es dann runtergeht und wo du dann wieder ein bisschen höher musst. Genau. Und das war die Mission, wo ich dann bei dem, weil ich es erzählt hatte, die wir als Barrage-Team gemacht hatten. Und das ist richtig gut gelaufen, das war ja, richtig klar. Geil. Mhm. Das war das erste Mal, wo ich nicht so dieses Gefühl hatte, wie ich diese Mission machen musste. Sondern die fand ich da einfach nur geil. Das war ganz cool. Mit der Mission hatte ich das nicht so, muss ich ehrlich sagen. Die nächste Mission, Infections, die ich stressig fand, war Arborstein. Ja. Einfach nicht, weil die an sich schwierig war, sondern diese Tatsache, dass die Decke die ganze Zeit dir auf den Kopf fällt, das ist extrem nervig. Aber Leute, das ist gar nichts gegen Ewiger Hain. Fandest du? Ewiger Hain ist selbst heute im Hard-Mode, wenn du Leute fragst, echt auch gute Leute, selbst Dion, ja, von dem ich ja immer sage, der ist wie ein Consumable, aber selbst mit Dion in der Gruppe im Hard-Mode kann es sein, dass wir bei Ewiger Hain failen. Da musst du wirklich konzentriert spielen. Das ist nicht eben ohne. Im Hard-Mode, ich rede jetzt von Hard-Mode, normalen Mode hier. Nee, aber ich fand die jetzt nicht krätzig. Ich fand die herausfordernd, aber nicht krätzig. Also da fand ich Arborstein richtig krätzig. Vor allem, weil es dann ganz oft passiert ist, dass dann halt dieser letzte Raum, wo dann dieser Steinrichter, der wie er heißt, dieser Kriegerboss dann da rumrennt und einfach jeden weghaut. Und diese Stelle war die war ultra krätzig. Also das war ganz schlimm. Und da fand ich den ewigen Hain fand ich gar nicht mal so krätzig. Ich fand die schwer und herausfordernd, aber krätzig jetzt für mich nicht. Da fand ich hinten den, wie heißt die Mission? Wo du zum Erntetempel dann kommst? Vom Raizu-Palast. Mit Kunawangdi. Genau. Verschlafene Gewässer. Ja. Die fand ich richtig krätzig. Die war krätzig. Vor allem, weil das dir ganz oft passiert ist, dass du in die Mission hochgekommen bist, alles gut, standest dann vor Kunawang und dann hat es einfach nur gemacht, batsch, batsch, tot. Und es hieß, nochmal von vorne bitte. Ja. Das war übel. Ja, stimmt. Fand ich, Kunawang, das war nicht so einfach, das stimmt. Raizu-Palast ist auch nicht so einfach. Das ist auch so eine Mission, die ist schwierig. Da kannst du auch ziemlich gut viben. Ja. Das finde ich immer so. Die vorletzte Mission ist immer eine der schwierigsten, habe ich ja schon mal gesagt. Hm. Weißt du, was mich an dieser Mission am meisten angekrätzt hat? Ich wollte ja mit meiner Mönchin, überall drei Schwerter haben. Mir hat genau eine Mission gefehlt, nämlich der Raizu-Palast. Und ich habe den Raizu-Palast ungefähr, ich glaube, an einem Tag auch 14, 15 Mal gemacht. Also ich habe morgens angefangen, ich hatte irgendwie frei, ich habe morgens angefangen und habe gezockt und gezockt und gezockt und bin immer wieder zurückgemappt und war immer zwei Schwerter oder auch mal ein Schwert nur und habe mir immer eine Puck gesucht und bin dann immer wieder zurückgemappt und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Es war dann abends um 8 oder so. Ich hatte keinen Bock mehr, habe mich mit meiner Kriegerin eingeloggt und wo stand sie? Im Raizu-Palast. Also was habe ich gemacht? Okay, machst du halt nochmal. Hab mir eine Puck gesucht, bin da rein, erstes Mal, drei Schwerter. Und ich dachte nur so, ey, das kann jetzt bitte nicht wahr sein. Das hat mich richtig angegrenzt. An dieser Mission. Dafür mache ich die Mission verantwortlich. Also. Ja. Ja, ich kenne das. Also wie gesagt, ich habe ja damals aufgehört, mein Necro zu spielen. Ich habe den irgendwann später weitergespielt. Und mit anderen Charakteren geht das dann wesentlich einfacher. Ja, das ist aber... Ja, wobei ich ja nicht... Also Factions war schon missionsmäßig, finde ich, so sind so die schlimmsten. Ich hab's, glaube ich... Jona, da hast du auch ein paar, aber jetzt nicht so gleich, das fängt nicht gleich... Was mich bei Factions echt so umgehauen hat, war gleich die erste Mission, die war wirklich gleich schrecklich. Ja. Du hattest ja auch so diesen Extrem, wenn du in Factions dann dir einen Charakter gemacht hast. Wir haben ja beide Assassinen, wir haben, hast du einen Ritu, und du hast auch einen Ritu, wir haben beide Ritualisten. Das war ja so eine unglaublich stark ansteigende Kurve. Du warst ja auf der Vorinsel und hast dich da so ein bisschen umgeguckt und hast so ein bisschen mit der Klasse experimentiert und es war alles total easygoing. Gut, da waren diese Nagas, die waren total krätzig, aber okay, das hast du hinbekommen. Und dann bist du aufs Festland gekommen, bist in diese Stadt raus und hast einfach nur derb auf die Fresse gekriegt. Und zwar direkt am Anfang, direkt. Du warst Level 19 oder Level 20 und dachtest so, hey, alles klar, gehst raus, babum. Und warst nur so, okay. Und es ist dir die ganze Zeit so weitergegangen. Chaos am Markt, diese Primärquest. Uah, ich hasse sie. Kann ich nicht spielen. Total eklig. Aber das empfand ich jetzt nicht so, weil also dadurch, dass ich die ja erst mit meinem Hauptcharakter durchgespielt hatte, also den Kontinent, habe ich den als Assassine, ich hatte ja dann, was habe ich denn als erstes gemacht, Assa oder Rito, weiß ich schon nicht mehr, ist ja auch egal. Also habe ich aber das nicht so empfunden, weil ich ja auch anders gespielt habe. Du wusstest ja schon, was dich erwartet hat. Ja, ja, natürlich, aber ich habe trotzdem so den Unterschied gemerkt, wenn du dann eben eine neue Klasse gespielt hast, empfand ich das halt wirklich als weitaus, also im Vergleich, der Vergleich von die Herausforderung auf der Todinsel zum Festland dann, fand ich weitaus intensiver und schwerer als im Verhältnis gesehen, als bei Elona zum Beispiel. Also ich fand es in Elona, dann wenn du von der Todinsel runter bist aufs Festland, fand ich diese Differenz vom Anspruch her, fand ich nicht so gravierend wie in Factions. Also das ist so mein subjektiver Eindruck gewesen. Ja. Also mit der Todinsel bist du ja dann ja, das erstmal ist, also, nicht in Berührung nicht. Gekommen mit deinem Hauptcharakter. Also ich habe es mir dann auch relativ am Anfang dann auch schon angeschaut, wie das dann auf der Todinsel so ein bisschen aussieht. Aber du hast ja im Prinzip nicht viel, das war ja in dem Moment sowieso keine Herausforderung für dich, wenn du dann mit dem Level 20 Typen da lang bist. Ja, dann bist du halt einfach mal durch. Nee. Und, ja. Ich hatte ja eh keine Zeit. Also Factions habe ich gespielt wie kein anderes Spiel vorher. Das habe ich wirklich in einem Wahnsinnstempo abgerissen. Ich glaube, innerhalb von 2 oder 3 Tagen war ich da durch. Und nichts mit hier Quest lesen und so, alles hinterher. Das habe ich dann alles schön mit meinem Factions-Charakter dann gemacht. Weil hier ging das nur Primärquest, weiter, weiter, weiter, weiter. Ich musste ja die Rüstung haben. Als ich die dann hatte, war alles gut. Ja, also ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Tage. So habe ich nie wieder ein Spiel gespielt. Nee. Ja gut, du hattest ja, also als Mönch also hattest du ja den echt Vorteil, du wurdest so, das muss ich auch sagen, getragen. Das war auch hardcore, das war auch tierisch gehetzt. Würde ich jetzt nicht noch. Bitte was? Als Mönch wurdest du ja da so durchgetragen. Was für einen Vorteil hatte ich? Nein, ich als Mönch hatte den Vorteil. Also als Mönch hast du den Vorteil, oder hatte ich persönlich den Vorteil, ich wurde da so durchgetragen. Weil du hast nicht lange suchen müssen nach irgendeiner Gruppe, sondern du bist als Mönch irgendwo hingekommen und sofort hattest du, was weiß ich, wie viele Einladungen, hier komm mit uns mit, und hast dann halt irgendjemanden ausgesucht. Und in der Regel ist das ganz gut gelaufen. Deswegen, also wie gesagt, 5 oder 6 Tage, und ich habe jetzt wirklich entspannt gespielt. Also es war jetzt nicht so, ich muss dahin, das war gar nicht so. Also ich wollte ja die Cursic-Rüstung haben, die habe ich mir dann auch relativ schnell geholt. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da hetzen müssen, sondern das war ein ganz relaxtes Spiel eigentlich. Also ich bin da so mehr oder minder auf Händen, oh, ein Mönch. Du, das Problem, nicht mitgenommen zu werden, das war ein Thyria-Problem. Das Problem, nicht mitgenommen zu werden, war ein reines Thyria-Problem. Das ist hinterher nicht mehr aufgetaucht. Warum? War logisch, weil damals ja die Leute, die da rübergegangen sind nach Factions, zusammengehalten haben. Da wurden keine Klassen mehr ausgegrenzt. Das war also nicht mehr das Thema. Fand ich schon. Das hört sich dann total auf. Und als denn die Massen von Assas kamen. Genau. Da hattest du, ja. Ja, ich rede aber jetzt gerade von Mesmer. Und ich sagte ja, als die Massen von Assa kamen, da fing dann nachher die Ausgrenzung von Assassinen an, bis Permasins kam. Jetzt ja auch nicht mehr. Ja. Bin ich eigentlich ganz froh drüber. Also, dass jetzt im Endeffekt diese Klassenausgrenzerei vorbei ist. Ja, wie gesagt, so, ja, also klar. Damals am Anfang, das war wirklich so am ersten Tag, wo das rausging, da war das, das ist irgendwie immer das schöne Gefühl, finde ich, bei so einem neuen Game, ist, das ist so ein richtig geiles, da hast du nochmal dieses Abenteuer-Feeling. Was ich schon sagte, ey, Aufbruch mit dieser Puck und dann, weiß ich nicht, durchspielen den ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein. Und mit den Leuten habe ich nie wieder zusammengespielt, interessanterweise. Und das ist so ein ganz besonderes Feeling. Das finde ich sehr cool. Und das hatte ich eigentlich so im Prinzip nicht, weil ich habe zum Beispiel in Nightfall habe ich, was habe ich nah gemacht, aber ich mir, da wollte ich ja unbedingt einen Paragon haben, ganz dringend. Wieso habe ich den dann nicht weitergespielt? Kann ich euch nicht sagen. Ich bin dann aber nachher wieder auf meine Mesmerin umgestiegen und habe mit der dann weitergespielt. Ich weiß nicht, also das empfand ich so bei Factions ganz extrem. Das war wirklich schön. Freue ich mich ja schon bei Guild Wars 2 drauf, ne? Ah, alles okay. Neues. Ja. Ja, okay. Aber ich wollte gerade sagen, du wirst hoffentlich nicht denken, dass wir da. Also das mache ich zumindest nicht. Also wenn du das machen willst, kannst du ja machen, aber ich werde da nicht durchpreschen. Ich möchte das genießen. Also. Ja, ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wenn wieder so eine geile Rüstung liegt, die ich unbedingt haben muss. Ja, aber die rennt hier doch nicht weg. Doch. Doch. Okay. Nee, das ist so ähnlich wie mit. Nein, Quatsch. Das wird bei Guild Wars 2 wird das was ganz anderes sein, weil es ja andere Klassen, also weil es ganz neues Game ist. Weil du auch okay. andere Rassen spielen kannst und so weiter. Von der Seite her wird das was anderes sein. Ja, aber Elona. Ja. Abaddons Enddarm. Ich weiß nicht, wie sie heißt, frag mich nicht, aber die finde ich grätzig. Das ist die mit den, wie heißen sie? Meteorschauer Caster. Diese Drider, Schreckensdrider, genau. Wo du dann diese, Heinis von Doom weg. Tor des Schmerzens oder des Wahnsinns? Ich glaube, Wahnsinn. Ist die erste? Warte mal eben. Ich weiß es nicht. Also musst du diese Emissäre von Doom musst du weghauen. Ist das mit den Seelen? Ja, genau. Ja, das ist Tor der Schmerzen. Tor der Schmerzen, okay. Tor des Schmerzens. Des Schmerzens. Entschuldigung. Gute Deutsche. Tor von des Schmerzes. Ja, genau. Kretzt mich total an. Diese, echt, die fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich fand die absolut kretzig. Mit diesen Meteorschauerviechern, mit diesen Drydern, geht mir voll auf den Senkel. Die konntest du ganz easy. Damals war ich auf Interrupt. Ja, damals haben wir aber nicht zusammen gespielt. Na gut. Ich fand die jetzt als Mesmer total easy. Ja, gut. Meteorschauer, ach, guck mal hier, Klick. Mal auf Interrupt. Guck mal hier, Klick. Ja, Klick, genau. Klick. Es gibt nichts Schöneres, als mit der Ohrschauer zu unterbrechen. Ja, ich hätte dich ja auch heilen müssen. Du kannst ja interrupten, so viel du willst. Du kriegst ja bei jeder Fertigkeit kriegst ja Schaden. Das war ja das Gemeine. Das fand ich so krätzig. Also aus meinem Mönchsein heraus. Ich habe erstmal gedacht so, oh, was ist das denn? Und dann hast du halt irgendwie einen Waldi dabei gehabt oder einen Mönch dabei gehabt, der immer irgendwas gecastet hat. Oder ein Ele. Ja, und dann macht es dann immer so, buck, buck, buck. Und dann so, wo kommt denn der Schaden her, verdammt? Es sind jetzt zwei Gegner, wo kommt denn der Schaden her? Bis ich dann irgendwann mal auf diesen Effekt aufmerksam geworden bin und habe gedacht, ah, verdammt. Und hat kein Group Heal dabei. Und dann schon so, ah, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Und das fand ich so krätzig. Und dann halt so diese Meteorschauerviech. Und dann habe ich das mal als Derwisch gespielt. Ja. Und das war noch schlimmer. Habe so gedacht, oh, Derwisch, alles klar, brennen, okay. Nimmst du Melandrus Avatar mit? Nimm Melandrus Avatar da rein. Oh gut, hat nicht viel gebracht, aber total krätzig. Also die spiele ich überhaupt nicht gern. Also die kretzt mich total an. Oh. Tolle Schmerzen. Ich finde die total super, eben aus dem Grund, weil ich da ein super Erlebnis hatte, immer mit wegklicken, unterbrechen, das geht super gut. Ja, wir können also ich spiele die deswegen echt gerne. Haben wir die nicht schon mal zusammen gespielt? Und dann kriegst du ja auch diese rührselige Story von Dunkoro erzählt. Nee, ja. Haben wir die zusammen gespielt. Aber nicht? Müssen wir mal machen. Müssen wir ja noch. Wir müssen ja noch ganz Elona zusammen spielen. Im Hard Mode. Im Hard Mode? Ach, du willst sie im Hard Mode? Was denn sonst? Okay. So hatte ich das nicht aufgefasst, okay. Natürlich will ich die im Hard Mode machen. Ach, ich kann auch kein Derby spielen. Alle Missionen im Hard Mode, weißt du schon, ne? Ja gut, das sowieso. Ja. Das ist ja klar. Ich kann auch kein Derby spielen. Du meinst, bis dahin lerne ich so. Ja, wenn du Schiss hast, dann nehme ich den Dion mit. Ja gut, den nehmen wir sowieso. Wir brauchen ja einen Mönch. Ja. Eingeschränkt. Oder wolltest du nur mit mir spielen? Ja. Komm auch mal an. Ja, nee. Okay, ach, im Hard Mode. Dunki halt. Dunki, Dunki. Ja, der muss ja sowieso mit, ja, glaube ich. Der ist immer im Hard Mode. Der Dunki muss ja sowieso mit. Ach, der Dunki muss sowieso mit, weil er ja die rührselige Geschichte mit seinem Sohn da erzählen muss. Ja, genau. Die mich auch angekretzt hat, muss ich sagen. So. Das war auch sehr kretzig in Ilona, war die Story zum Teil. Die Geschichte? Ja. Ja. Melanie. Ja. Gut. Aber wir müssen ja uns irgendwann nochmal über die Storyline unterhalten. Ja. Und, und dann können wir uns auch mal ausführlich über Komio unterhalten in dem Zusammenhang. Genau. Ja, da lernt man Prinz Zurück lieben, das sag ich dir. Der tut wenigstens was. Okay, darüber unterhalten wir uns ein andermal. Sie tut mal. Auch was, sie quatscht dich voll, richtig. Ja, gut, hätte ich jetzt vergessen. Ja, aber hier weißt du, was auch ätzend ist, ist Genuas Horde. Das fand ich mal nicht so angenehm. Die fand ich Das hat auch so, sehr weh getan, ja. Also ich fand die fast simpel. Was ich kretzig fand, war dieses Hin- und Herrennen die ganze Zeit. Weil sie ja dann von links und von rechts kamen und du schauen musstest, von wo kommen sie jetzt und dann musst du sie abfangen. Ja. Ich fand die jetzt nicht schwer. Ja. Ich finde die einfacher als da diese Bastion, ist das, glaube ich, die du dann machen musst? Bastion von Jagunur? Mit diesen drei Portalen, die du dann bewachen musst? Ja, die Bastion, ja. Die fand ich kretziger. Aber Genuas Horde fand ich okay. Wie gesagt, das Krätzige war da diese Teams, die da runter... Das stimmt, mit dieser Bastion. Runterkam. Und das mit der Bastion? Oder auch mit dem... Wie, mit dem Sandsturm? Nee. Die Dürre. Die dann in diesem Wasserbecken drin sitzt. Oh, die Dürre, ja. Die war bäh. Ja, ja. Die war richtig bäh. Und aber die ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Wie hast du das dann gelöst? Weil die macht ja, wenn das ist auch wieder, wenn man die Kniffe kennt, easy, ne? Auch genau. Mit Bonus, alles kein Thema und so. Weil der macht ja irgendwie... Das ist ja immer das, wenn man diesmal den Kniff kann, dann ist es easy. Genau, weil der macht ja irgendwie doppelten Schaden, wenn er Erdschaden macht und das ist ja alles Erdschaden, was er da macht. Und wie habt ihr das gelöst? Also wir haben Winter gesetzt, ganz oldschool, wie im Vorhof. Winter oder Großflächenbrand, eins von beiden. Weiß es nicht mehr genau, ich komme Winter. So wüsste ich jetzt nicht. Musst du Dion fragen, wie wir die Mission spielen, keine Ahnung. Ich bin nur dabei. Okay, alles klar. Also wir haben über Winter gesetzt, weil Winter ja Elementarschaden in Kälteschaden umwandelt und dadurch greift dann dieser Bonus nicht mehr und du nimmst da unglaublich viel Damage raus. Das war eigentlich ganz easy und ganz cool dann. Aber die war richtig kretzig. Und weißt du, welche auch noch kretzig ist? Aber ich muss sagen, wo du Dunkoros Anweisungen folgen musst. In dieser Höhle. Weißt du, was ich meine? Ach Gott, ja. Wo dann hoch nach Wabi muss. Da ist aber eigentlich nur das Nervige, wo die beiden Typen da wegrennen. Genau. Wo ich als Mönch in irgendeiner... Weißt du? Als Mönch habe ich und dann... Ich weiß nicht noch genau, und dann standen wir da, haben gedacht, wie kriegen wir jetzt diese beiden Typen? Und dann, Leute, konnte ich das erste Mal den Elite rausholen, verkrüppelten Qual. Den hatte ich nämlich... Nie benutzt vorher. Auch dabei, als Mönch. Läuft dir. Super. Total genial. Ja. Ja. Ich hatte den... Weiß ich noch, oldschool, ich so, Leute, was können wir machen und so und scroll mich so durch meine ganzen Skills und auf einmal schrei ich los, verkrüppelnde Qual und alle so, Wovon redest du? Ja, total geil. Ich glaube, dafür ist die Mission gemacht worden, damit Mesmer verkrüppelnde Qual benutzen können, ja. Genau. dazu braucht man sonst den Skill. Das ist ganz ehrlich. Ja, genau. Die Mission würde nur für den Skill designen. Brauchen wir nicht. Glaube ich auch. Da müssen wir uns auch noch drüber unterhalten. Ja. Falls wir mal mit Lindsay sprechen, können wir die ja mal fragen. Genau. Ja. Lindsay ist. Elite-Fertigkeiten und welche man nicht braucht. Aber das ist ganz witzig. Manche Menschen spielen Elite-Fertigkeiten, die ich auch nie spiele. Ne? Man ist ja doch immer so auf so ein paar irgendwie fokussiert. Also es gibt auch manche Messmer-Elite-Fertigkeiten, Leute, die habe ich mir geholt, die habe ich noch nie gespielt. Ganz sicher. Ja. Ja. Ja. Genau wie ich beim Mönch. Ist so. Balthasars Pendel. Und dann fragst du dich, warum ist das eine Elite-Fertigkeit? Die haben sich da ja bestimmt was bei gedacht. Vermute ich jetzt mal so. Ja, ja, klar. Aber gut. Ja, ich brauchst du nicht. Vielleicht im PvP müsste man mal die Kollegen fragen. Ich, keine Ahnung, du. Ich brauchte nicht, ja. Aber ich wollte, was ich eben eigentlich sagen wollte, war, also so schlimm wie Infections und Donnerkopf. Donnerkopf und halt die Infections-Mission fand ich keine andere Mission. Also Nightfall konnte mich da nicht mehr schocken, bis auf, aber das kann man ja nicht als Mission bezeichnen, Domäne der Pein. Ja, das ist der ja... Der Name ist schon richtig. Ja, ja. Also die Domäne war ja, wir haben ja letzte Woche drüber geredet. Also war schon so ein bisschen übel. Ist schon richtig, aber ja, ich fand... Ist gut. Ja, stimmt. Nö, die war auch ähnlich frustrierend wie Donnerkopf damals oder so, weil du zum Anfang echt kein Mittel hattest, wirklich. Ja. Du warst so aufgeschmissen. Das stimmt. Und das war das, was so tierisch genervt hat. Und das ist eigentlich das bei den Missionen, warum ich Missionen als unangenehm empfinde oder krätzig oder wie auch immer, ist, weil du irgendwie keinen Ansatzpunkt so richtig hast. Mhm. Ja. Und weil du so gefrustet bist. Also weil du wirklich, oder so wie bei Donnerkopf, wo ich alles vermeintlich damals aus meiner Sicht alles versucht hatte, also umgeskillt und so rum und anders gespielt. Und man hat es halt nicht gepackt. Und das deswegen empfand ich die Mission total krätzig. Oder beziehungsweise bei Visionerplatz, was ich sagte, dass ich einfach gesehen habe, du hast eigentlich nicht wirklich, wie willst du darauf antworten? Also skilltechnisch. Ja. Ja, klar. Und das war halt eben bei Domäne der Pein auch so. Richtig, stimmt. Hast du es gelesen mit Doom? Hattest du... Update? Gestern? Nee. Update, ja, ich habe nur gesehen, Update, ja, das habe ich wohl gesehen, aber was jetzt genau, keine Ahnung. Es gibt einen neuen Boss in der Unterwelt, nämlich Doom. Ja, dann gehen wir die nochmal besuchen. Ja, ich wollte schon immer mal wieder einen Fullrun machen. Dann können wir mal Doom suchen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das los ist, der ist irgendwo in so einem Gebiet. Letzte Woche war übrigens ein Fullrun. Ja, ich habe, ja, gestern. Ich habe es, ja, ich habe es wieder voll verpeilt. Normal-Mode. Ja, ist doch egal. Normal-Mode. Mit Kinderkram fangen wir nicht an. Okay. Ja, du, ich will mir ja da nichts rausnehmen. Ich gehöre nicht zur Allianz. Ich kann ja nicht einfach irgendwie reinsetzen, hier, wir machen mal ein Event. Nee. Siehst du? Also das ist deswegen. Muss das ich stimmt, ja, das geht nicht. Muss ich entweder muss ich auf meine guten Connections hoffen, oder ich muss dann halt doch die irgendwann mal nachgeben, muss doch mal Cursig werden und zu dir kommen in die Gilde. Ja, das wäre ja auch vernünftig. Das ist die Stimme der Vernunft. Was von beidem? Endlich keine Altkleidersammlung mehr. Ja. Upsi. Das stimmt. Mir wurde hier schon gerade die Zeit angezeigt. Ja. Mann, ihr Lieben. Heute müssen wir aber, hallo. Fünf nach. Heute müssen wir pünktlich fertig werden. Ja, wir haben fünf. Ja. 54 Sekunden. Warte mal. Ja, Minuten. Ja, 54 Sekunden haben wir. Aber weniger, weil wir haben ja vorher immer noch. Vorher noch ein bisschen geplappert. Synchronisation. Genau. Genau. Soll ich mit dran? Das wissen unsere Zuhörer ja nicht. Soll ich die mal mit dran lassen? Wir müssen uns vorher ja immer synchronisieren, damit. Dass man dann die Spuren ja auch vernünftig zusammenlegen kann. Wenn ihr jetzt da irgend so einen Krach hört, das ist mein Mann, der ist da in der Küche und macht sich, glaube ich, was zu essen. Ja, hat er recht. Pizza, wow. Mm-mm. Was denn für eine? Salami. Salami. Ihr Lieben, Salami-Pizza bei meinem Mann, genau. Ja. Die Ofenfrische, genau. Nix für Fessra. Ja, ich immer schön. Mag keine Salami. Egal. Ja. Nö. Welche? Wo war ich stehen geblieben? Welche Piku fandest du? Du würdest aufhören, Lachsen zu sein. Dass ich da immer gleich wieder drauf festgenagelt werde. Ja, nein, ich habe gefragt, ne? Was jetzt die gute Entscheidung war, ob ich aufhöre, Lachsen zu sein oder ob ich Luxon, wie ich ja immer sage, oder ob ich zu dir in die Gilde will. Eventuell. Eventuell. Du kannst auch zu Soy in die Gilde gehen, ist ja egal, Hauptsache Körsig. Also könnte meine Gilde auch einfach die Fraktion wechseln? Nö, dann bist du ja immer noch nicht in unserer Allianz. Aber ich bin Körsig. Ja, das ist schon mal besser als vorher. Aber damit kannst du keine Allianz-Events ins Leben rufen. Darum ging es ja. Ja, stimmt. Ja, deswegen verlasse ich mich auf meine Connections. Erstmal primär. Ja, die haben ja keine Zeit. Ja gut, aber dann bringt das ja sowieso nichts, wenn du keine Zeit hast, wenn ich was ansetze, wenn du keine Zeit hast. Weil ich will ja dich dabei haben. Wieso? Was denn? Wir haben so viele liebe Allianz-Mitglieder, wie du ja weißt. Ja. Ja. Und? Ja. Und? Ja, mit denen kann man auch spielen. Ich weiß. Und? Da sind immer genügend Leute ohne Ende zum Spielen. Wie sich das wieder anhört. Gerade bei Zoe, da ist der Sandkasten immer voll. Oh, ich sag ja Zoe so gerne, ne? Oh, Markus, der wird mich schon wieder umbringen, wenn er das hören würde. Ich wollte gerade fragen, hört er den Abstandimpuls eigentlich? Nee. Nee, ich glaube, der weiß das gar nicht. Besser ist das. Wann bin ich das nächste Mal bei euch wieder im TS? Das muss ich mir direkt mal. Nein. Wieso? Oder ich kann ihm das mal. Nein, sag ihm das doch mal. Was willst du da sagen? Nein, sag ihm das doch mal. Mach doch mal ein bisschen Werbung. Machst du Werbung für uns eigentlich? Ich Werbung für uns? Ja. Ja, aber ich nicht in meiner Allianz. Das Problem ist ja halt, also nicht so, die meisten, das weißt du, die sprechen Englisch. Und für die ist das dann ziemlich öde. Ja, okay, aber... Die verstehen uns nicht. Aber Markus? Ja, der Markus, der versteht uns schon, ja. Ja, siehst du. Du meinst, Markus möchte so wissen, was seine Co-Lieder machen? Ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Es geht ja nur darum... Ja. Also ich habe ja schon mal gesehen, das dass, du, mir, ja. dass du... du hast ja einen Thread in das Allianz-Mod reingesetzt gehabt, glaube ich, gell? Kann das sein? Ja? Nein? Vielleicht? Ich glaube. Ja, mache ich ja öfter mal, ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Mach. Du, es kann auch sein, dass ich denen das gesagt habe, aber vielleicht hat Markus auch einfach keine Zeit. Aber du kannst ruhig mal im TS petzen, weißt ja, wie das dann läuft. Ich petze niemals. Wann habe ich denn was gepetzt? Kickt. Ich stelle immer nur Fragen. Player kickt, sage ich nur. Ist ja übrigens ein beliebtes Spiel bei einigen von unseren Allianz-Männern. Aber das ist ein bisschen unfair für dich, ne? Weil du bist ja immer unterlegen. Nö, wieso? Du bist ja nur so ein armer Member. Ja. Bist du eigentlich registriert jetzt mittlerweile? Ja, gut, siehst du. Was bin ich? Hier, der Wesley, das müssen wir mal sagen. Der Wesley wird auch immer vom Server gekickt. Okay. Ne? Ja, nö. Also, ich hab damit aber kein Problem. Ich bin ja nicht, insofern bin ich ja zwar unterlegen, weil ich dann nur Member bin, aber ich habe ja so... Ich habe ja ich bin guter Dinge, dass ich durch meine Connections zu meiner eventuell zukünftigen Leaderin, dass ich da vielleicht ein paar Vorteile habe und vielleicht Offizier werde. Und wenn nicht, ist das auch okay. Ich kann mich auch unterordnen. Das dürfte man, wenn man den Abschaltimpuls des Öfteren mal gehört hat. Ja, aber gut, aber dann bist du ja noch nicht Server-Admin. Ja, aber das ist doch egal. Nee. Ja, ich muss ja das ist ja ganz klar geregelt. Server-Admin bist du nur als Leader. Ja, ich muss ja, aber das ist doch egal. Mhm. Ich muss doch nicht. Ach, ich muss doch kein Server-Admin sein. Oder halt als Dion. Ja, als Dion. Aber weißt du, du bist. Ich meine, Dion ist halt Guild Wars Gott. Ja, aber ich empfinde dich nicht als so kleinkariert, dass du mich wegen sowas da vom Server kicken würdest. Zumindest nicht ernsthaft. Also, weil, wenn ich jetzt erstmal loskriegen würde, das ist schon witzig, diese Kickerei. Ja, natürlich ist das lustig, klar. Ich kenn das. Also weil mit Wesley wird das ja exzessiv betrieben. Ja. Ja. Wesley macht das dann ja auch. Ja, also du, ich hab da kein Problem mit. Das kann man machen. Du kommst wieder, sagst du. Das ist nicht gut. Kannst ja immer noch im Gilden-Chat schreiben. Im Allianz-Chat kannst du ja immer noch schreiben. Ich mache mir dann so ein Makro-Kick, Kick, Kick, Kick. I'll be back. I'll be back. Genau, so ein Sound-Makro. I'll be back. So als Entry. I'll be back. I'll be back. Das ist geil. Nein, aber das ist nicht unbedingt gesagt. Das musst du dem Wesley geben. Dem Wesley. Copyright. Kann ich darauf ein Patent anmelden? Ich weiß es nicht. Mal gucken. So ein Skript schreiben, weißt du? Nee. Also jedenfalls nicht bei uns. Nee, da darfst du dann eher noch Tantiemen an den Arni zahlen. Die sind doch eh so pleite da in Kalifornien. Ja, aber der hat ja keine Rechte auf den Spruch, glaube ich. Ach, egal. Hm. Ich mache ja, aber was? Weiß man's? Man weiß es nicht. Ja. Da kommen sie ja übrigens ganz, ganz oft. Wo weiß man es? Man weiß es nicht. Nö, ja. Aber da kommen sie ganz, ganz oft durch den Suchbegriff Arnold Schwarzenegger, kommt man ganz, ganz oft bei mir auf den Blog. Weil ich doch einmal, wie ich dich vorgestellt habe, habe ich doch dieses Bild gepostet. Ah ja. I'm here to take your jewels and administrative positions. Ja. Das ist ja Arnold Schwarzenegger und irgendwie ist das wohl in dem Tag mit drin, in dem Bilder-Tag. Und jetzt kommt jeder, wenn er Arnold Schwarzenegger sucht, kommt irgendwie auf meinen Blog. Keine Ahnung warum. Finde ich total cool. Ich hab dann so eine Auflistung an Suchbegriffen. Dann Schwarzenegger. Ja. Okay, cool. Aber ich mache Werbung. Ja. Ja, für uns. Cool. In den hohen Kreisen, wenn du verstehst. Ja, ist schön. Ja? Klar. Ja? Ja. Wo denn? Ah ja, was findest du toll an iTunes? Ah, der ja. iTunes Store, Podcast. Ja. Echt Podcasts? Hörst du da viele? Ja, ich mache auch selber welche. Echt? Welche denn? Ah, muss ich mal anhören, total cool und überhaupt. Ja, so geht es dann. Ja. Ja. Ja, das ist ja. Ich will das mal so sagen. Bei mir in der Firma ist das die falsche Zielgruppe. Nein, ich hatte mich mit einem unterhalten, der selber zockt. Nein, das ist deswegen. Deswegen hatte ich das so gesagt. Sowas gibt's bei uns nicht. Bin schon froh, wenn die wissen, was ein Computer ist. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Obwohl, wir haben ja junge Mitarbeiter. Wer weiß, wie der eine, von dem ich schon erzählt habe, ihr wisst, ihr Lieben, der in dem lila Hemd, vielleicht zockt der ja. Aber das ist zu close, das will ich gar nicht wissen. Ich bin ja seine Vorgesetzte und da will ich nicht, dass der meinen privaten öffentlichen Podcast hört. Nee. Muss ich sein. Ja, nein. Das trenne ich doch sehr scharf. Ich trenne ja, machst du das übrigens auch, Fesra? Deine Online-Identität mit deiner Real-Life-Identität trennen? Also ich bin mit meiner Real-Life-Identität bin ich auch online. Und ich versuche das so gut wie möglich zu trennen. Also es gibt ein paar Leute, die das halt wissen, die auch die unterschiedlichen Sachen kennen, beide. Mhm. Aber ich versuche, wenn der eine das eine kennt und der andere das andere, dass die möglichst unabhängig voneinander sind, beziehungsweise dass möglichst wenig Rückschluss vom einen aufs andere möglich ist. Ist nicht immer gegeben, aber ich versuche es, ich versuche es so gut wie möglich zu trennen. Also ich trenne schon. Wenn ich mit meiner Real-Life-Identität im Internet unterwegs bin, mich ja auch, also viele Sachen halt quasi beruflich, dann taucht das nie auf. Ja. Also meine Online-Identität, da kannst du keinen Rückschluss drauf ziehen. Ja. Das ist mir auch extremst wichtig. Und die Leute, die das wissen, da gibt es ja sicherlich ein paar, die kennen auch beide Namen. Also volle Namen, ihr Lieben. Ihr kennt ja meinen Vornamen, aber nicht meinen vollen Namen. Da bin ich auch schon sehr geizig, den rauszurücken, ne? Im Übrigen. Also das mache ich auch nicht. Das mache ich nur bei wenigen Leuten, dass ich dann wirklich mein Real-Life-Name rausrücke, sozusagen. Ja. Ja, ich auch eigentlich. Ja. Wir kennen ja die Adressen von... Du musst vorsichtig sein, ihr Lieben, ne? Wir kennen ja die Adressen... So, jetzt sind wir aber ganz, ganz weit weg von Mission. Das ist eine Mission. Es ist eine sehr kräftige... Nein. Ja gut, in Eye of the North hattest du ja aber keine richtigen Missionen, hattest du ja nur diese, diese Primärquests, die ja dann teilweise in so einer Art Mission gegipfelt sind. Ja. Aber da war nix. Nee. War, das war ja, the North, ja bitte. Das war ja. Du meinst, das war der total nee, Fail? Da war nix. Bis auf das, die Grinderei. Ja, die Grinderei. Die war nun. Die Grinderei war. Ugh, ist sie immer noch. Absolut. Ja. Ich habe ja jetzt fast wieder ein Heldenhandbuch voll. Ne? Wir müssen ja da noch eine Sache machen. Und dann habe ich festgestellt, dass es für einen Eimer brauche ich gar nicht mehr. Weil ich auf allen Titeln bin ich so hoch, dass dieses Heldenhandbuch mir gar nichts mehr bringt. Okay. Ja, du kannst ja Cursic-Punkte, glaube ich, dafür auch holen, oder? Kannst du es nicht auch beim Cursic-Heini abgeben? Ja? Dass du Cursic-Punkte bekommst, weiß für deinen nicht. Cursic-Titel? Muss ich Dion fragen, der weiß alles. Ja, muss ich mal fragen, weil ich glaube, das geht, ja, das ich weiß es gut. Nicht. Cursic-Titel ist immer gut. Leute, wir haben ja Urgus gemacht, ich bin endlich diese scheiß Lachsen-Punkte los. Ja, ja. Ja. Jetzt habe ich die Pille. Soll ich? Ah, lustig, das fand ich jetzt fest gar nicht witzig. Ja, alles klar. Nein, alles gut. Hm? Ich, nur weil ich den Luxon-Titel ein bisschen höher kriegen will, alles gut. Soll ich ein Bild eigentlich posten oder nicht? Welches Bild? Ob ich... Torus Bau? Ja. In den Kommentaren oder irgendwie... Ja, kannst du. Ja, kann ich? Ich wollte nur mal. Nö, kannst du hier im Forum posten. Achso, ja. Watertower.de? Ja, ja, eben. Watertower.de! Ja, Mensch, Esra, moin! Ja, in der Ecke von der Ecke und so. Ja, ja, alles gut. Sie wissen schon. Ich war nur gerade verwirrt, alles gut. Da bist du Moderator. Ich bin der Moderator. Ja, ja, nee. Naja, das ist schon klar. Mal eben. Alles klar. Moderator? Schon ich? Klar. Judy, komm. Moderator. Mama möchte mit dir jetzt einen Film gucken, ihr Lieben. Deswegen müssen wir jetzt leider aufhören. Aber ich möchte von euch wissen, und Fesra möchte es bestimmt auch wissen, erzählt uns mal, welche Mission ihr ganz schrecklich fand und warum. Auch 12-mal gescheitert. En Detail, bitte. Ja. 14 Mal. Wir möchten en Detail. Wir können das nachfühlen. Wir wissen, wie echt das ist. Wir leiden mit euch. Wollen wir eine Aufgabenstellung für die Kommentare oder für das Feedback geben? So, jetzt mal mindestens eine halbe DIN A4 Seite. Nee, machen wir nicht. Aber gerne ausführlich und en Detail sagen, welche Mission, warum. Was so krätzig war, wieso krätzig, ob ihr uns voll zustimmt, ob ihr voll dagegen seid, ob ihr feste Dönerkopf doch richtig voll die super tolle Mission ist, die ihr ganz, ganz gerne spielt und ja. Das könnt ihr machen unter? Kann ich nicht glauben. Ich auch nicht. Und Kikuta fehlt mir. Jetzt fehlt mir Kikuta wieder. Du bist. Bis man seine ganzen Schäflein beieinander hat, ne? Du bist. Einer fehlt immer. Ich bin wie so eine Mutti. Ja, ich dieser Satz aus deinem Mund. Genau. Was denn? Ja. Alles gut, ihr Lieben. So, was ist mit Q? Den muss ich auch mal, weiß ich auch nicht. Von dem habe ich ewig nicht mehr so gehört. Mit dem habe ich letztens. Den muss man mal wieder am Start kriegen, den Q. Geredet. Habe ich dir keine Grüße gesagt? Ja, und? Nö. Nö. Oh Mann, Q hat mich gegrüßt. Haben wir denn jetzt ein Date, der Q und ich? Nee, ich sollte nichts machen. Den Podcast habe ich mir letztens angehört. Daran? Ja, natürlich. Oh, okay. Kommt Q denn jetzt zu Weihnachten? Nein, tut er nicht. Frühestens Mitte nächsten Jahres. Wird das nicht? Mitte nächsten Jahres, Q. Soll ich jetzt so lange auf ein Date warten, oder was? Obviously, yes. Das muss sich aber lohnen, Q. Ja gut. Ja. Kannst dir schon mal was einfallen lassen. Ich sag dazu einfach nichts. Ja, jetzt kannst du mir ja mal irgendwie alles ausführlich erzählen, was jetzt mit dem Q ist, weil wir müssen mal aufhören. Ja, ich schreib dir mal eine Mail. Ja. Okay. Ja, Mensch, mach das mal. Mail ist super. Mail ist super. Das läuft. Alles klar, ihr Lieben. Ihr könnt uns auch mailen. Mail ist super, zum Beispiel an abschaltimpuls@fesra.com. Ja, genau. Genau. Oder schreibt einen Kommentar unter den Eintrag der jeweiligen Sendung oder in die Interessengruppen oder eben im whatever.de-Forum, in der Kreativecke, in der Medienecke, in den Tonspuren. Habe ich schön gesagt, oder? Richtig. Fantastisch. Hast du super gesagt, ganz, ganz toll. Hast du dich jetzt wieder erinnert, fantastisch. Positiv spezifisches Feedback. Ich bin begeistert. Okay, in diesem Sinne, recht herzlichen Dank. Aber du hättest noch. Aber du hättest doch noch, bitte. Vergiss es, ihr Lieben, alles gut. Das ist ein kleiner Insider, habt ihr jetzt nicht verstanden. Egal. Ich fühle mich gerade gut. Macht's gut. Und jetzt hör auf rumzuhampeln. Es ist ganz schrecklich. Und Entschuldigung. Q, du kannst mir übrigens auch mal eine E-Mail schreiben, fällt mir dabei ein. Kann er nicht? Nein, der hat eine E-Mail-Adresse gar nicht. Glaube ich. Soll ich sie mailen? Dann kannst du mir natürlich keine E-Mail schreiben. Oder ich kann. Ja, mail mir mal. Mail ihm mal meine E-Mail-Adresse. Genau. Genau, mach das mal. Oder ich mail dir seine. Können wir auch machen. Egal. Wir kriegen das schon hin. Ja, oder so. Wir mailen ein bisschen. Du wolltest ja eine Zusammenfassung über Qs Leben machen und dann mailen wir voll hin und her. Das ist total cool hier. Okay. Das machen wir im nächsten redaktionellen Vorgespräch. Think that Mexico. Ja. Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Oh Gott, ich komme mir vor wie meine Mutter. Meine Mutter ist beim Telefon genauso. Die will sich verabschieden und dann fängt sie wieder an zu reden von irgendeinem Thema und dann dauert es noch eine halbe Stunde. BQ! Ich hasse das. BQ! Sorry, Leute. Ich hasse das echt. Wenn Q mit seiner Mutter telefoniert. Nächstes Mal mache ich das nicht mehr. Total geil. Ja, ist okay. Ja. Tschüss, Mama. Q, wir haben uns einiges zu schreiben. Ich höre schon. Total geil. Wir können uns von unseren Müttern erzählen, ja. Das ist geil. Nein, lieber nicht. So, jetzt aber hier. Aus, Leute. Also, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Gebt uns wieder Feedback. Macht's gut. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Jo. Ciao. Tschüss.